Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Schlangen in Beverungen, OBS 2014. Kleinstadt an der Weser. Auf den ersten Blick scheint alles so wie in den Jahren zuvor. Ich parke den Wagen im Bereich des malerischen kleinen Marktplatzes an der Weserstraße, schlendere ein paar Meter weiter zum Fluss. Enten, Fahrradfahrer, ein Angler, einige Gäste im Biergarten des Lokals rechts von mir. gehe wenige Meter zurück, dann links vorbei am Stadtkrug bis zur Brücke, die Beverungen mit der niedersächsischen Kleinstadt Lauenförde am anderen Ufer verbindet. Schön wieder hier zu sein, denke ich, und stelle plötzlich fest, etwas fehlt doch. Es sind die Pur-Plakate, die seit Jahren hier, wahlweise frisch geklebt oder aber von Wind und Regen bereits in Mitleidenschaft gezogen, unübersehbar an dieser oder jener Wand angebracht waren. Ein Sommer an der Weser, diesmal also wohl ganz ohne Pur. Müssen wir uns Sorgen machen? Im Fenster der Geschäftsstelle eines örtlichen Busunternehmens prangt ein Schild mit der Aufschrift »Nur die mit Karten«. Kommen in den Garten. Hingewiesen wird, wie ich feststelle, auf eine Fahrt zum ZDF-Fernsehgarten irgendwann im August. Das ist ja noch ewig hin, denke ich, und finde, dass der Slogan mal ganz abgesehen davon genauso auch für das Orange Blossom Festival im Garten der Glitterhaus-Villa taugt. Hier vor Ort, jetzt an Pfingsten. Nur die mit Karten kommen in den Garten. Machen wir es wie in einem Fernsehquiz. Entscheiden wir uns. Ohne langes Warten, ohne dummes Raten. Ich nehme wie jedes Jahr den Glitterhausgarten. Orange Blossom Special. OBS 2014. A picture of someone that I used to know. Got my head all spinning. Thinking of the time so long ago. I do believe in happiness to some extent, even when the sky is gray and the air is weeping with lament. I'll be longing for the day that you will once again. Yes, it's sheer desperation that kept me going for so long. But there's no consolation if you shoulder and accept you're looking for a ghost. Yes, time will heal our wounds, but still there is a gap between the possibilities that you will at least drop in my lap. Waving with my arms, hope for your Orange Blossom Special 2014. Kurz OBS. Ein kleines und wie immer natürlich mit gerade einmal 2000 Gästen ausverkauftes Festival hier zum wiederholten Male zum Gegenstand der Sendung zu machen, bedeutet für mich im Umkehrschluss nicht ansatzweise große Festivals mit Besucherzahlen von bis zu 80.000 Menschen nun zu verteufeln. Wenn etwa Mick Jagger auf dem Pink Pop Festival ein Zuschauervotum entgegennimmt, demzufolge die Mehrheit der Besucher sich den Rolling Stones Song Rocks Off im Live-Programm der Stones wünscht. Und wenn er dann ratlos zu Keith Richards hinüberblickt und gesteht, dass er den Song gar nicht kennt, dann finde ich das zum Schreien komisch. Ebenso wie eine Situation auf dem Orange Blossom Festival, als die österreichische Band Naked Lunch sich plötzlich weigert, das Konzert fortzusetzen, wenn nicht umgehend der Typ mit dem, Zitat, verdammten Husker Du T-Shirt wieder unmittelbar vor der Bühne erscheint. Was dann auch passiert. Und mehr noch, der Kerl darf kurzerhand die Bühne entern und ein Freibier in Empfang nehmen. Was nichts daran ändert, dass ich den Auftritt der Band selber als etwas farblos empfinde. Kein Drama. Vielleicht ist es ja das, was kleine Festivals so schätzenswert macht. Die Möglichkeit, ohne großes Tamtam ausscheren zu können. In vielerlei Hinsicht. Jeder Weg ist letztlich ein kurzer Weg. Ob nun hin zur Fischbude, zum Plattenstand, wo übrigens ein Vinyl des US-Pianisten Gary Saracho aus dem Jahr 1973 meine Aufmerksamkeit ebenso erregte wie auch eins des argentinischen Pianisten Ruben Lopez Furst, das wir hier im Hintergrund hören. Jeder Weg ist letztlich ein kurzer Weg. Auch der Richtung Ausgang, wo an einem weiteren Stand der in Bedrängnis geratene St. Pauli-Club Hasenschaukel oder aber der Verein Viva Con Agua, Stichwort Verbesserung von Trinkwasser in Entwicklungsländern, unterstützt werden können. Winken hier, Smalltalk da, irgendjemand drückt dir ein Bier in die Hand. Dieser familiäre Spirit kleiner Festivals tut nun einmal wirklich gut. Erstaunlich auch stets, wie viele Besucher eine Reihe von Auftritten im Grunde eher am Rande wahrnehmen. Dieses Phänomen betrifft nun wiederum alle Größenordnungen von Festivals. Schon öfters habe ich mich, übrigens ganz wertfrei, gefragt, welche Rolle Musik auf Festivals eigentlich überhaupt spielt. Wirklich die Hauptrolle? Wenn ich die Beiträge im Gästebuch des OBS-Festivals lese und sie mit eigenen Eindrücken abgleiche, dann würde ich sagen, ja. Hauptrolle, definitiv. Denn neben Lob für Organisation, Atmosphäre und Musik gibt es dort auch durchaus fundierte Kritik an eben der diesjährigen Auswahl von Bands. Tenor, zu viel Rock, zu wenig Folk und Amerikanermusik. Das Fazit aller Beiträge freilich liest sich dann etwa so. Bis zum nächsten Jahr. Wir kommen wieder. Schlangen in Beverung, OBS 2014. Wenn ich zurückdenke an meinen letzten Besuch des Rock am Ring Festivals, auch das fand an diesem Pfingstwochenende bekanntlich ja zum letzten Mal auf dem angestammten Gelände statt, dann stellen sich daneben einer Reihe angenehmer Erinnerungen auch solche ein an Schlangen. Vor den Einlasstoren, bei der Anfahrt bereits, vor den Dixi-Klos, den Bierbuden, überall Schlangen. Zum Glück keine leibhaftigen. Vor diesen Tieren habe ich nun wirklich, sagen wir, ziemlichen Respekt. Das übrigens auch unterscheidet Rock am Ring neben anderen Dingen vom OBS-Festival in Beverungen. Unvergessen ist mir der Anblick einer Schlange vor Jahren oben am Rittergut Main-Brexen, die tot im Wassergraben trieb. Die Kellnerin brachte den Kaffee nebst Kuchen mit Erdbeeren aus eigenem Anbau und Schlagsahne. Um ehrlich zu sein, mich fröstelte. Auf Schlangen kann ich künftig verzichten, dachte ich einmal mehr und muss feststellen, Beverungen und dieses kleine, unverändert charmante Festival dort sind mir da in all den Jahren danach verdammt gut entgegengekommen. Keine Schlangen, was freilich sich in diesem Jahr dann doch grundlegend ändern sollte. Es begann bereits am frühen Freitagnachmittag auf dem kleinen Marktplatz an der Weserstraße. Neugierig ging ich auf einen dort platzierten Bücherschrank zu, in den Bewohner der Stadt Bücher, die sie offensichtlich nicht mehr benötigten, eingestellt hatten. Ein älterer Mann, ebenfalls anwesend, murmelte unentwegt etwas vom Strafbataillon 999. Kenne ich nicht, sagte ich und ließ mich aufklären. Ah, Konsalik. Ich suche das Strafbataillon 999, zischte er, doch ich konnte ihm nicht helfen. Zog stattdessen einen Roman von Edgar Wallace aus einem Regal, dessen Titel freilich mich doch kurz stutzen ließ. Die gelbe Schlange. Ich nahm das Buch, ging zum Festivalgarten und war kurze Zeit später der Meinung, mit dem Auftritt der kanadischen Folkrockband Ra Ra einen gelungenen Auftakt erlebt zu haben. Im Abend dann wird es plötzlich etwas ölig oben auf der professionell gezimmerten Bühne des Gartens. Glänzendes Öl, Shine Oil, nicht irgendeins, sondern das von Schlangen. Reverend Shine Snake Oil Company. Die Band ist gut, leider aber aus meiner Sicht eine Spur zu überdreht. Blues wie ehedem aus den Juke Joints rund um den Mississippi. Dazu gesellen sich Einflüsse der Marke Rockabilly, Swing, sogar Afrobeat-artige Rhythmen, einiges mehr. Letztlich rückt ein mir vorliegendes Mini-Album namens Anti-Solipsism Part 1. Creatures einiges im positiven Sinne zurecht. People suffering, I know Schlangen in Beverum, OBS 2014. Sternenklare Nacht, Halbmond über der Weser. Zelten am Fluss, übernachten im Wagen, im Campingwagen, in Pensionen der Umgebung, den Hotels im Ort, einsamen Landgasthöfen, wenige Kilometer entfernt, hinter den dicht bewaldeten Hängen, dies und jenseits der Weser. Wo es bis hinein in die tiefe Nacht noch rumst und rumpelt, eigenartige Geräusche. Das ist die Kegelbahn. Die kegeln da die ganze Nacht, sagt ein Besucher. Und die Speisekarte erst, die solltest du mal sehen. Sülze. Nichts als Sülze. Von oben nach unten nur Sülze. Sei doch froh, dass es überhaupt was gibt, sage ich. Am Vormittag nämlich bin ich noch kurzerhand hochgestiegen in den Beverunger Stadtwald. Ein Wald, ein Forst, kein Park. Nach 5 Kilometern etwa erreichte ich einen kleinen Ort namens Drenke. Und hätte dort glatt einen Eimer Wasser trinken, wahlweise auch einen Eimer Sülze essen können. Doch Rode, der Bäcker, hatte bereits geschlossen seit 11 Uhr am Morgen zu. Alle Bäcker hier in der Gegend heißen Rode. Der in Dahlhausen heißt Mann. Und dann gibt es da noch diesen Ort hinter den Hügeln. Mann Rode. Zurück von Drenke nach Beverung, dann diesen lauschigen Talweg entlang. Der ist wirklich hübsch. Man erreicht Beverung oben am Waldfriedhof. Von da geht's dann bergab in die Ortsmitte. Eine weißhaarige ältere Dame am Hotel Kuhn sagt mir, sie wolle ihren Mann besuchen. Ich frage sie, wo er liegt. Oben am Waldfriedhof? Gott sei Dank nicht, sagt sie und zeigt in Richtung der Lange Straße. Dort ist er begraben. Ich besuche ihn immer noch 3-mal täglich. Ständig den Berg hoch, das könnte ich nicht. Frauen leben bekanntlich länger als Männer. Jede Statistik weist das aus und Ausnahmen von der Regel kennt dennoch jeder zuhauf. Hier allerdings in dieser Gegend sind mir Ausnahmen bisher nicht begegnet. Zurück zum Festival, aber wie nur bekomme ich da den Bogen? Vielleicht mit Hilfe der US-Band Woven Hand und ihren apokalyptisch durch die Nacht wabernden Gitarrenriffs. Stoner Rock, Death Country. Je weiter freilich man sich von der Bühne entfernt, desto stärker klingt das Ganze nach einer Desert Rock Version der Sisters of Mercy. Ich bin da ein wenig hin und her gerissen. Musik Schlangen in Beverung. Das OBS-Festival ging soeben in die 18. Auflage. 1997 wurde es aus der Taufe gehoben. Damals wohnten wir noch am Schwimmbad. Dann ging es weiter in eine Pension im benachbarten Herstelle. Die Jahre darauf verbrachten wir oben in Derental, hinter den Hügeln am anderen Ufer. Seit einigen Jahren sind wir nun bei Kuhn im Ort Weserstraße. Langweilige Bands habe ich auch immer mal gesehen. 14, vielleicht auch 15 Mal war ich hier. Daneben gab es unfassbar große Momente. Broken Social Scene, der Mann im Poncho, Scott Matthew. Die großen Augen von Marissa Nadler, Andrea Schröder. Es ist diese verdammte Nähe hier, die solche Momente schafft. Die absolute Gewissheit darüber, dass die Akteure auf der Bühne sich wirklich gut fühlen. Sie sind willkommen, nicht einfach mal soeben dazu gebucht worden, weil noch irgendeine Stunde kurzfristig zu füllen war. Get Well Soon, eine der inzwischen wirklich besten und eigenständigsten Indie-Bands, die wir hierzulande haben. Ihr erster, nun ja, zumindest halbwegs großer Auftritt, der war hier, in Beverung. Und was für einer. Einige Leute aus dem sogenannten Business, Menschen von kleineren Labels, Agenten, Booker, Verleger und so weiter, sie alle betonen auffällig übereinstimmend, dass ihr Besuch auf dem OBS eher privater Natur ist. Niemand will über Business sprechen. Und wohl niemand erwartet, dass eine der hier vertretenen Bands in nächster Zeit übergreifend durchstarten wird. Nischenmusik, häufig aus Skandinavien, mit Einflüssen im Spannungsfeld von Bob Dylan, Neil Young, Jack White, John Lee Hooker, The Birds, Fleet Foxes. Das klingt womöglich ein wenig nach Oldschool, aber ist Metallica das streng genommen nicht auch? Zu einigen Bands fand ich persönlich in diesem Jahr keinen Zugang. Moses and the Firstborn, Niederlande. The Builders and the Butchers, USA. The Animan, Schweiz. Oft denke ich freilich, so etwas kann durchaus auch an eigenen Befindlichkeiten liegen. Fußmüde vom langen Stehen. Vielleicht ein Bier zu wenig oder aber zu viel. Womöglich auch zu viel Smalltalk zwischendurch. Dann passiert es, dass man glaubt, diese oder jene Band hat keine Vision, keine Zukunft. Sie dudelt ihr Zeug gut gelaunt vor sich her. Und wird begeistert gefeiert. Das darf ja keinesfalls verschwiegen werden. So what? Nun ja, ich mag zugegebenermaßen zwischendurch auch mal moderne Sounds. Und die Art und Weise, wie eine fünfköpfige Band da Elemente aus Shoegazer-Sounds, Dreampop und sagen wir mal schottischem Lo-Fi-Understatement, ich denke da an das schottische Label Chemical Underground, mit Hinzunahme wunderhübscher Bläsersätze, Posaune, Waldhorn, zu leicht sentimentalen Songs verdichtete, gefiel mir über die Maßen. Lingby, eine Kölner Band, von der mir heute noch ein Veranstalter mitteilte, diese Gruppe sei für ihn so hinreißend, dass er sie umgehend für sein 2015 Festival im nächsten Jahr also verpflichten wolle. Lingby also, diese Gruppe hat Zukunft. Neben einer Vergangenheit übrigens, bereits 2006 wurde die Band gegründet. It's a marathon. a marathon. I never thought it took that long. Morgen war ich warm und wurde kalt. Und die Geräuschgewalt hat mir ins Ohr gebissen. Und ich frage mich, wann werde ich alt? Und habe ich überhaupt ein Gewissen? Ich will nicht jeden Morgen von neuem letzte Nacht bereuen. Jeden Morgen klagt mein Magen und der Spiegel spricht mich schuldig. Und mein Kopf stellt tausend Fragen und wird langsam ungeduldig. Er wird langsam ungeduldig. Von dir träumen. Jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster. Irgendwann muss ich auch da raus. Und ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus. Und dann gehe ich, weil die Pflicht mich treibt. Obwohl ich weiß, dass mein Kopf noch lange liegen bleibt. Ich will nicht jeden Morgen von neuem letzte Nacht bereuen. Ich würde viel lieber jeden Morgen von neuem von dir träumen. Ich würde viel lieber von dir träumen. Schlangen in Beverung, OBS 2014. Hingabe. Das Festival hat ein Motto, Hingabe. Die Dinge mit Liebe tun. Nach jedem Auftritt werden die Instrumente der einen Band mit Liebe von der Bühne getragen und die der folgenden mit Liebe hinaufgetragen. Es gibt eine Umbaupause. Gelegentlich spielen während dieser Zeit weitere Acts auf einer sogenannten Mini-Bühne im hinteren Teil des Festivalgartens mit minimalem Aufwand, wenig Equipment. Straßenmusiker sind das teilweise. Das Trio Annenmai Kantereit, gerade gehört, begeistert mit rohen Folk-Blues-Liedern und dem satt röhrenden Gesang von Henning Mai. Es hagelt berechtigterweise Vergleiche mit dem frühen Rio Reiser. Im weiteren Verlauf des Sommers werden die drei weitere Festivals spielen, darunter auch das sogenannte Krach am Bach Festival im westfälischen Behlen. Auch so eine vergleichsweise kleine Veranstaltung, die in diesem Jahr die Blood Red Shoes als Headliner nennt. Begeisterung in Beverungen jedenfalls, auch bezüglich des Amerikaners Richard Johnston, der auf einer wahrhaftig kuriosen Gitarre der Marke Eigenbau, auf der ich ganze zwei Saiten zu erkennen glaube, und einem kleinen Drumset, das er zusätzlich mit den Füßen bearbeitet, seinen Blues, den er ansonsten auf der Beale Street in Memphis als Straßenmusiker zum Besten gibt, nun hier auf der Minibühne zelebriert. Irgendwann am frühen Abend dann der ätherische Hippie-Folk der niederländischen Band Mr. in Mississippi, den sie meiner Ansicht nach inzwischen überall, hier auf dem OBS, drüben am Mississippi und womöglich auch auf der zweiten Bühne des Rock am Ring Festivals problemlos in den Abendhimmel hauchen könnte. Diese leisen Töne der Band mögen bei unverändert tropischen Temperaturen nicht jedermanns Sache sein, aber sie sind nun einmal stimmig und verraten Style. Diese Band weiß, was sie will und was sie nicht will. Am frühen Morgen des dritten Festivaltages breche ich auf. Hier im Studio am Sonntagabend senden und zeitgleich an der Weser weiteren Bands lauschen, so weit sind wir leider noch nicht. Bis zum nächsten Jahr, sage ich zum alten Kuhn. Zimmer 2 dann wieder, sagt er. Wie immer. Schlangen in Beverungen. Übrigens hat mir ein Festivalrecker aus Bielefeld, Jens, heute mitgeteilt, am Sonntagnachmittag hätte es dann tatsächlich noch eine Schlange gegeben. In Beverungen. Wie kann das sein, überlege ich kurzzeitig. Viele ehemalige Beverunger haben mir in den letzten Tagen erzählt, sie wohnten jetzt in Berlin. Halb Beverung, so mein Eindruck, lebt inzwischen in Berlin. Einer ist darunter, den hat es schon vor vielen Jahren dorthin verschlagen. Christoph Ellinghaus, Kopf des Berliner Labels City Slang. Der ist aktuell gerade in Spanien und bekommt dort den Award des Primavera Festivals verliehen. Für seine Verdienste um Bands wie Arcade Fire, Caribou, Broken Social Scene und andere, denen er den Weg auf den europäischen Markt geebnet hat. Eine Schlange in Beverungen also. Wie kann das sein? Ich lese weiter in der Botschaft meines Agenten aus Bielefeld und erfahre, dass der Wahlberliner David Lemaitre sich, kaum dass er die Bühne verlassen habe, einer gigantischen Schlange aus vorzugsweise jungen Frauen gegenüber gesehen und deren Autogrammwünsche im weiteren Verlauf geduldig abgearbeitet habe. Entwarnung also. Erleichterung. Schlangen in Beverungen, die hier hätte ich nur zu gerne gesehen. Bis zum nächsten Jahr. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.